schwimmen. Ich werde langsam, wenn ich renne. Wer gibt mir einen zweiten auf zum Denken? Gibt es etwas, an das ich mich noch halten kann? Oder bin ich nur ein Buch, in dem man blättert? Können wir nichts als uns auf den Geist zugehen? Wird es meinen etwas wahrer, wenn wir glauben? Ich will entrinnen, doch eine Sache folgt der nächsten. Und die Umlass wird zu meinem Begleiter. Der Rhythmus stampft ein Leben, könnte viel zu erreichen. Ich will nur, doch es geht weiter. Liegt etwas in dem grauen Himmel, in den wir schauen? Stehen wir für etwas oder ganz allein? Ersticken wir, wenn jemand anderes mit uns atmet? Ich versuche, mich zu fühlen und zu bescheitern. Es ist absurd.